wenn sie nicht gestorben sind, leben sie weiter. Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie weiter. Gestorben sind, leben sie weiter. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie weiter.